1b. Hallo Stella. Hey Martin, grüß dich. Geht's dir gut? Ja, warum? Oh, du siehst ein bisschen krank aus. Und ich habe das ganze Wochenende nichts von dir gehört. Ist wirklich alles in Ordnung? Ja, doch, schon. Das Licht ist mir nur ein bisschen zu hell. Und all die Leute auf der Straße machen mich nervös. Warte mal. Kleine rote Augen, Licht zu hell, ein ganzes Wochenende nichts von dir gehört? Lass mich raten. Du hast das ganze Wochenende Serien geguckt, oder? Gebinge-watched? Ja, ich gestehe, es gab bei mir mal wieder einen Serienmarathon. Ich habe alle 8 Folgen der neuen Staffel von Dark gesehen. Hintereinander, ohne Pause. Das nenne ich Seriensucht. Und jetzt gehst du gerade Chips kaufen? Hahaha. Ha, ha. Nein, was Gesundes. Obst und Gemüse oder so. Ich habe das ganze Wochenende schon ungesundes Zeug gegessen. Was guckst du? Machst du dich etwa gerade lustig über mich? Nein, keine Sorge. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Das böse Internet ist schuld. Früher musste man eine Woche warten bis zur nächsten Folge. Jetzt kann man eine ganze Staffel am Stück sehen. Ja, und die Cliffhanger machen einen echt neugierig. Man kann einfach nicht aufhören zu gucken. Natürlich will ich wissen, wie es weitergeht. Ich denke immer, ich gucke nur ganz kurz in die nächste Folge rein, einfach um zu gucken, was als nächstes passiert. Aber natürlich gucke ich dann weiter. Und gehst nicht ans Telefon, wenn ich dich anrufe. Tja, du kennst das ja.